Bonjour, bonjour. Alors, si vous voulez un tailleur très fantaisie, oui. Excentrique, non, non, original. Toujours plus fort que l'autre. Ah, il y a juste une. Denke in das Hoddel, wie sie gewähnt ein Kleinkind, in die Hose getrogen auf der Hand, auf meine Hand. Seid mir mal gefallen, das ist jetzt schon ja wie ein Waberle. Aber wenn ihr wollt gewisst, wo es das ist auf der Hoddel, in ihr wollt geleint den Brief, wo es auf mir geschrieben, es ist bei mir du drin, ganz tief, tief. Ich kenne es auf viele nicht so. Weißt du, wo ist Rebschule Malachim? Lass mich reden über etwas Freilichs. Wo setzt sich Neues vom Krieg? Was gibt's Neues vom Krieg? Hörspiel nach dem Roman von Robert Baubert. Übersetzung aus dem Französischen Tobias Scheffel. Hörspielfassung Annette Kürmeier. Ich heiße Abramowitz. Maurice Abramowitz. Hier in der Schneiderei nennt man mich Abramauschwitz. Abram Auschwitz. Anfangs, weil wir das lustig fanden. Jetzt eher aus Gewohnheit. Leon dem Bügler ist das eingefallen. Nicht sofort, er hat es nicht gewagt, denn immerhin ist ein Deportierter zunächst einmal ein Deportierter. Auch wenn er ein guter Näher ist. Als Näher brauche ich niemanden zu fürchten. Als ich mich hier zum Saisonbeginn vorgestellt habe, waren wir zwei für die Stelle. Der andere war jung und stark und an der Art, wie er das Modell ansah, habe ich sofort gesehen, dass er sein Metier versteht. 40 Minuten später habe ich den zweiten Ärmel angesetzt. Da fing er erst mit dem Kragen an. Als ich den fertigen Mantel über die Schneiderpuppe hängte, hob er grinsend den Kopf und sagte zu mir, wenn er gleich gewusst hätte, dass ich ein Griner, ein frisch Eingewanderter sei, dann hätte er das Wettrennen gar nicht erst versucht. Der Chef Monsieur Albert hat ihm seine Arbeit bezahlt und er ist losgezogen, um sich eine andere Stelle zu suchen. Dann habe ich die Schneiderei kennengelernt. Es gibt drei Nähmaschinen. Eine für mich, direkt gegenüber eine für Charles, ein Schneider, der den Chef seit vor dem Krieg kennt, aber fast nie ein Wort sagt. Und die dritte für den Chef. Aber der benutzt sie nicht oft. Er näht die Futter und die Modelle. Manchmal macht er noch ein Kleidungsstück nach Maß, aber seine Arbeit sind vor allem die Schnitte. Jede Woche Freitag, nachdem er unsere Arbeit abgeliefert hat, breitet er den Stoff auf seinem Zuschneidetisch aus. Um zu sparen, ordnet er die Schablonen so geschickt wie möglich darauf an. Dabei singt er Lieder, die man nicht im Radio hört. Er sagt, das seien Chansons aus den Music-Halls und von vor dem Krieg. Wenn seine Frau, Madame Lea, singt, dann auf Jiddisch. Aber all das hat wenig Bedeutung, denn während der Saison machen wir so viel Lärm mit den Maschinen, dass man das Singen nicht hört. Und außerdem ist Madame Lea nicht immer da, sie hat zwei Kinder. Raphael und seine kleine Schwester Betty. Es ist eine vollständige Familie. Schloss D, 15. Juli 1945. Liebe Mama und lieber Papa, ich schreibe euch aus dem Schloss, wo wir gut angekommen sind. Wir sind sehr viele in der Ferienkolonie und es gibt im Schloss nicht genug Zimmer für alle. Deshalb schlafen die Großen, zu denen auch ich gehöre, in großen Zelten. Betty schläft im Schloss in einem runden Schlafraum. Wir essen alle zusammen in einem großen Saal vom Schloss und das Essen ist besser als im Internat von Clamart. Im Schloss gibt es auch einen Raum für Werkunterricht und aus dem Raum schreibe ich euch. Jeder muss einmal in der Woche Briefe schreiben. Aber es gibt welche, die das nicht machen, weil sie sagen, sie hätten niemanden, an den sie schreiben könnten. Die Betreuer sind sehr nett und haben uns am ersten Abend beim Zusammensein im Speisesaal von der Resistance erzählt. Sie haben uns das Lied der sowjetischen Partisanen beigebracht. Ich kann es fast auswendig. Und ich singe es euch vor, wenn ich nach den Ferien nach Hause komme. Ich habe einen Haufen neuer Freunde kennengelernt. Vor allem mit einem verstehe ich mich gut. Er heißt George. Er hat einen Tick. Er macht Listen. Vor allem Listen mit Filmen. Er fragt uns alle nach den Titeln der Filme, die wir gesehen haben, und schreibt sie auf Blätter. Aber er fängt ständig neu an, weil er sie alphabetisch ordnet und es immer neue gibt. Und so findet man überall Listen, in den Schlafräumen, im Zelt oder im Schlosspark. Wenn du mir Päckchen schickst, dann mit Sachen, die sich aufteilen lassen. Denn wir tun alle Päckchen zusammen und das ist dann leichter zu teilen. Ich umarme euch ganz fest, Raphael. Die Arbeit, die Charles und ich machen, reicht, um 3 Fertigmacherinnen zu beschäftigen. Hier in Frankreich ist mir aufgefallen, dass nur die wenigsten Fertigmacherinnen Jüdinnen sind. Das heißt, manchmal gibt es schon eine Junge, die Jüdin ist, aber sie heiratet dann bald einen Schneider und sie machen sich selbstständig. Die Fertigmacherinnen heißen Jacqueline, Paulette und André. André nennen wir Madame André, weil sie geschieden ist. Vielleicht ist sie deshalb so traurig. Sie ist nicht wirklich traurig, aber sie lacht nie. Naja, meistens, wenn wir in der Schneiderei lachen, lachen wir über eine Geschichte, die wir auf Jiddisch erzählt haben. Meine Mutter erzählte mir, dass ihre Mutter in Szczecin in Polen immer zu ihr sagte, Jiddisch ist die schönste Sprache von allen. Und warum, fragte meine Mutter. Reisele, antwortete dann ihre Mutter, weil im Jiddischen man versteht jedes Wort. Aber Madame André, die lacht nicht mal, wenn wir Französisch reden, als ob sie im Französischen nicht jedes Wort verstünde. Ich dachte zuerst, das liegt an unserem Akzent, aber Leon ist beinahe in Frankreich geboren und mit dem lacht sie auch nicht. Als er mich zum ersten Mal Abraham Auschwitz genannt hat, haben wir mit der Arbeit aufgehört, so haben wir gelacht. Aber Madame André ist ganz blass geworden. Wenn ich nicht auch gelacht hätte, hätte sie Leon sicherlich etwas gesagt, dass man mit solchen Sachen keine Scherze macht, dass die Nichtjuden darüber Scherze machen, das geht ja noch. Schlimm genug, aber nicht hier in der Schneiderei, nicht unter Juden, die es doch wissen. Ich mag Madame André. Und wenn sie so blass wird, dann tut mir das weh. Es ist, als ob man hindurchsehen würde. Vielleicht werde ich sie eines Tages fragen, ob sie sich mit mir zusammen selbstständig machen möchte. Wenn Leon, der Bügler, mich Abraham Auschwitz nennt und sie darüber lacht. Man kann sagen, dass eine Schneiderei auch ein bisschen wie ein Theater ist, wo wir alle auf der Bühne sind, wo jeder von uns immer dieselbe Rolle in demselben Stück spielt und wir aber keine Proben brauchen, um es zu spielen. Ich weiß, wovon ich rede. Denn neben meiner Arbeit als Bügler in der Schneiderei von Monsieur Albert bin ich Schauspieler am jiddischen Theater. Heute hat Monsieur Albert seinen großen Auftritt. Er erzählt Maurice seine Lieblingsgeschichte. Die wir alle schon kennen. Dass ich die Besatzungszeit überlebt habe, verdanke ich Monsieur Dumay, dem Schneider in der Rue de Sèvres. Meine Frau war mit der Kleinen zusammen auf dem Land versteckt, wo man Raphael und mich nicht aufgenommen hatte. Raphael haben wir unter falschem Namen in ein Internat gegeben. Und mich hat Monsieur Dumay in einem Dienstmädchenzimmer untergebracht. Tagsüber machte er die Anproben und spät am Abend brachte er mir die Arbeit und was zu essen herauf. Wir hatten einen Code vereinbart. Er klopfte 3-mal, wartete eine Minute und sagte ein Losungswort, das jeden Abend wechselte. Kordel, Paspel, Hosenrock, Borte, Kunstseide, Knopfloch, Schulterstück, Kordonettseide. Wir nutzten den ganzen Bestand des Metiers. Sobald ich Schritte auf der Treppe hörte, nahm ich meine Schneiderschere und versteckte mich hinter der Türe. Monsieur Albert benimmt sich wie auf der Bühne. Er stellt sich hinter die Türe und hält mit furchterregendem Gesicht seine große Schere über dem Kopf, um die Fortsetzung zu erzählen. Und ausgerechnet in diesem Moment taucht Madame Sarah in der Schneiderei auf. Monsieur Albert bleibt stumm und hält weiter mit beiden Händen die Schere über dem Kopf. Madame Sarah hat geguckt, wie sie früher häufig geguckt haben muss. Und weg ist sie und schreit dabei. Gewalt! Gewalt! Gewalt! Gewalt! Gewalt! Bevor wir überhaupt Gewalt! Zeit gehabt hätten, ihr zu sagen, dass sie nicht mitten in einem Pogrom ist. Das Gewalt von Madame Sarah hat Madame Lea aus ihrer Küche kommen lassen, so schnell, dass sie ihren Mann noch immer mit der Schere über seinem Kopf dastehen sieht. Das war Bonjour, Bonjour. Was hat sie denn? Angst, sie ist geflohen. Hast du sie bedroht? Warum hast du sie bedroht? Ich habe sie nicht bedroht. Ich habe Leon eine Geschichte erzählt. Sie hat nicht mal Bonjour, Bonjour gesagt, hat nur geschrien und die Flucht ergriffen. Das ist alles. Du mit deinen Geschichten. Musst du unbedingt Madame Sarah Angst machen, um deine Geschichten zu erzählen? Sie kommt wieder, sie kommt wieder. Willst du ihr hinterherlaufen? Geh, lauf ihr hinterher. Sie braucht uns. Glaubst du, dass sie viele Dummköpfe wie uns findet, die ihr ihre miese Seife abkaufen? Unter uns nennen wir Madame Sarah Bonjour, Bonjour, weil Bonjour ungefähr das einzige Wort ist, das sie auf Französisch sagen kann. Sie pflegt es, sobald sie die Schneiderei betritt, zweimal zu sagen. Daher ihr Spitzname. Und der Rest spielt sich dann auf Jiddisch ab. Allerdings versteht sie Französisch. Man kennt sie im ganzen Viertel, das heißt in der Rue de Turenne und all ihren Nachbarstraßen, in denen man den lieben langen Tag die Nähmaschinen surren hört. Einmal im Monat kommt sie in der Schneiderei vorbei, um uns Seife und Kerzen zu verkaufen. Und wenn wir sie kommen sehen, mit ihrem kleinen Koffer, mit den abgestoßenen Ecken, in denen sie ihre Ware hineinzwängt, und wenn sie uns mit ihren grauen Augen ansieht und ihren ebenfalls etwas grauen Haaren, die sie ungeschickt unter einem Tuch verbirgt, das sie sommers wie winters trägt, dann kann man sich fragen, ob der Krieg wirklich vorbei ist. Schloss D, 22. Juli 1945. Liebe Mama und lieber Papa. Gestern ist etwas passiert, als wir die Wandzeitung gemacht haben. Eine Wandzeitung ist eine Zeitung, die wir im Speisesaal an die Wand hängen und wo wir Artikel aufkleben, die wir selber geschrieben haben, oder Lieder oder Zeichnungen. Wir hatten einen großen Tisch mit Bänken im Park aufgestellt und jeder zeichnete oder schrieb einen Artikel. Als Max, unser Betreuer, plötzlich ganz laut schrie, »Papa!« und alle haben den Kopf gehoben. Ein Herr, den eine Dame am Arm führte, kam mit kleinen Schritten auf uns zu. Da ist Max zu ihm gerannt und hat ihn umarmt. Und sie haben alle drei angefangen zu weinen, während sie sich weiter umarmt haben. Dann hat ein Mädchen neben mir auch angefangen zu weinen und andere haben auch angefangen zu weinen. Es war der Vater von Max, der von der Deportation zurückkam. Neulich Abend haben sie uns einen sowjetischen Film vorgeführt, Lac en Ciel. Der war gut. Es war die Geschichte von einem Dorf, das von den Bosch besetzt war, bis zu seiner Befreiung durch die Widerstandskämpfer. Georges hat den Film auch gut gefunden, nur muss er jetzt seine Filmliste von Anfang an neu schreiben. Georges, der neben mir sitzt und die Poststunde nutzt, um seine Filmliste neu anzulegen, weil er niemanden hat, dem er schreiben kann, hat mir gesagt, dass man immer alles aufschreiben oder erzählen muss, um sich später daran zu erinnern. Ich umarme euch ganz fest, Raphael, der euch liebt. Thank you. Pierre Laval. Als ich neulich morgens in die Schneiderei kam, war auch Leon schon da. Während er darauf gewartet hat, dass sein Bügeleisen heiß wurde, ist er mit Charles in eine Diskussion über einen Artikel im Franc-Tireur geraten. Den kauft Leon jeden Morgen und breitet ihn weit auf seinem Bügeltisch aus. Drei Kollaborateure, Journalisten bei Je suis partout, waren vor kurzem verurteilt worden. Ihr Prozess hatte eine Woche gedauert und ein Journalist des Franc-Tireur fand es ungerecht, dass zwei von ihnen wegen dem, was sie geschrieben hatten, zum Tode verurteilt worden waren, wo doch manche höhere Offiziere nur geringe Strafen bekommen hatten. Leon schien mit dem Artikel einverstanden zu sein, aber Charles nicht. Es gibt Federhalter, die größere Schuld tragen als Gewehre. Wenn ein Soldat oder ein Milizionär Juden und Widerstandskämpfer festgenommen und getötet hat, dann ist er schuldig. Das ist richtig. Und man muss ihn verurteilen. Denn sitzt er einmal im Gefängnis, ist er nicht mehr gefährlich. Aber die Journalisten von Je suis partout tragen größere Schuld, weil sie noch gefährlicher sind. Wegen ihrer Artikel haben die Milizionäre sich freiwillig gemeldet. Weil sie geschrieben haben, Tod den Juden, hat die Polizei Tausende verhaftet. Kennst du viele, die protestiert haben? Glaubst du, es wären so viele Juden denunziert worden, wenn die Franzosen nicht gelesen hätten, was in ihren Zeitungen gestanden hat? Ich hatte überhaupt kein Mitleid mit Brasillac, als er hingerichtet worden ist. Und ich werde auch ganz haben, wenn Repartee hingerichtet wird. Weil ihr Gedankengut Gift ist. Es geht leider weiterhin um. Auch nach ihrem Tod. Ich habe nie gesagt, dass ich Mitleid hätte. Ich habe nur gesagt, dass kein Blut an ihren Händen klebt. Ja, aber es klebt Blut an ihren Händen, weil sie verantwortlich sind. Ein Intellektueller hat Verantwortung. Mehr als irgendjemand sonst. In der Küche von Madame Léa ging das Radio an. Die Diskussion war beendet, weil die Fertigmacherinnen bald kommen würden und noch kein einziges Stück aus der Maschine gekommen war. Doch so oder so wird in der Schneiderei schließlich jede unterbrochene Diskussion wieder aufgenommen. Vor allem mit Léon. Man lernt nie früh genug, intelligent zu werden. Von Joseph, der eine Zeit lang Leon am Bügeltisch ersetzt hat, kann man nicht sagen, er habe falsche Falten im Kopf. Woanders hat er genug falsche Falten, nämlich auf Kleidern, wenn er sie bügelt. Joseph kommt noch jede Woche zu uns. Er gibt Raphael Stunden, nicht weil Raphael das wirklich nötig hätte. Aber Léa und ich haben es, als Leon in die Schneiderei zurückgekommen ist, nicht übers Herz gebracht, Joseph ganz und gar zu entlassen, auch wenn wir ihm gleich gesagt haben, dass die Stelle nur vorläufig ist. Bonjour, bonjour war es, die uns das erste Mal von ihm erzählt und gesagt hatte, dass er Abitur hätte. Aber erst als sie Léa gesagt hat, dass er der Sohn von Deportierten sei, haben wir ihn versuchsweise genommen. Wer braucht sonst einen Gelehrten hinterm Bügeltisch? Denn von Joseph kann man wirklich sagen, dass er gelehrt ist. Nur ein Beispiel. Einmal ist Madame Sarah, nachdem sie ein paar Stück Seife in der Schneiderei losgeworden war, wie gewöhnlich in die Küche gekommen, um Léa Bonjour, Bonjour zu sagen. Es war an dem Tag sehr heiß. Léa hatte ihr anstelle des üblichen Glases Tee ein Bier angeboten. Sie hat ihr Glas auf einen Zug geleert, ohne abzusetzen. Sie hat ihr Glas auf den Tisch gestellt und auf Jiddisch gesagt, wie Pisse. Vielleicht war das Bier nicht richtig kalt, aber es war nicht sehr nett. Und seitdem bietet Léa ihr wieder nur noch Tee an. Joseph hat das amüsiert, als wir es ihm erzählt haben. Und er hat es uns erklärt. Ich glaube, seitdem ihr Mann deportiert wurde, hat Madame Sarah ein für allemal entschieden, keine Freude mehr im Leben zu empfinden. Zu sagen, dass etwas gut ist, würde für sie bedeuten, dass sie den Gedanken akzeptiert, das Leben sei wieder normal geworden, mit Dingen, die gut sind und anderen, die es weniger sind. Und außerdem, die Freuden, die Madame Sarah und ihr Mann empfanden, waren gemeinsam empfundene Freuden. Sie hat wahrscheinlich nie etwas genossen, ohne es mit ihrem Mann zu teilen. Und als sie sagte, dass das Bier schlecht schmeckte, war das weder aus Bosheit noch aus Heuchelei sich selbst gegenüber, auch wenn das Bier kalt war. Ich glaube nur, dass die Dinge für sie jetzt immer den Geschmack der Bitterkeit haben werden. Mir war sofort klar, dass die Stunden, die Joseph Raphael gibt, aus Raphael keinen Dummkopf machen werden. Man könnte sich sogar eine große Zukunft für ihn ausmalen. Und was können Eltern Besseres tun, als Pläne für die Zukunft ihrer Kinder zu schmieden? Wie gesagt, jede Diskussion wird in der Schneiderei wieder aufgenommen. Etwas später sind Leon und ich runtergegangen, um an der Ecke Rue Saint-Claude einen Kaffee zu trinken. Während er den Zucker in seiner Tasse umrührte, sah er gedankenverloren zur Theke und wurde plötzlich ganz blass. Stimmt was nicht? Mit dem Typen da war ich im Gefängnis. Im Gefängnis? Ja. Nicht lange, einen Tag. Aber das hat gereicht. Den da. Den vergesse ich nie. Das ist ein Faschist. Das war im April 45. Es fing an in der Rue des Gemites, vor dem Haus Nummer 3. Ein Typ weigerte sich, einem Juden die Wohnung zurückzugeben, trotz Ausweisungsverfügung. Der Jude war gerade von der Deportation wiedergekommen. Ein Gerichtsvollzieher hatte vorher schon mal unverrichteter Dinge wieder abziehen müssen, obwohl er in Begleitung eines Polizisten gekommen war. Der Wohnungsbesetzer hatte nämlich eine dieser organisierten Banden alarmiert. Doch dieses Mal haben etwa 30 Faschisten die Wohnungsübergabe verhindert. Sie haben daraus sofort eine antisemitische Demonstration gemacht. Fast von überall her kam immer mehr von diesen Typen dazu. Und das, obwohl in der Straße ein Polizeibus stand. Sie waren vielleicht 500 in der Rivière du Temple und schrien Frankreich den Franzosen, Tod den Juden. Sie wurden von einem Oberleutnant in Uniform angeführt und griffen jeden Juden an, den sie erkannten. Aber das verstehe ich nicht. Sind die Milizionäre bei der Befreiung nicht verhaftet worden? Nicht alle. Deswegen war ich heute Morgen auch nicht einverstanden mit Charles. Die Faschisten sind zum Schlimmsten fähig. Frankreich war befreit. Es wurde bereits in den Straßen von Berlin gekämpft. Und da, mitten in Paris, schrien Faschisten schon wieder: Tod den Juden. In ihren Köpfen hatte sich, weil viele frei waren, nämlich nichts wirklich geändert. Aber das gibt doch eher Charles recht, was das Gedankengut angeht, das weiterhin... Das gibt uns beiden recht. Die Schuldigen müssen bestraft werden. Nicht unbedingt diejenigen, die Tod den Juden geschrien haben. Denn wenn die alle verhaftet werden müssten, auch nicht, um sich zu rächen, selbst wenn das gut tut. Aber wenn die Schuldigen in Freiheit sind, wofür? Bitte. Sind dann die Toten gestorben? Für nichts. Aber die Polizei hat die an dem Tag nicht eingegriffen. Doch, aber erst danach. Im Viertel haben wir rasch erfahren, was sich tat. In der Rue du Roi de Cécile sind wir auf die Demonstranten gestoßen. Es gab eine richtige Straßenschlacht. Wer jemals behauptet hat, die Juden seien zu feige zum Kämpfen, hat bedauert, es auch nur gedacht zu haben. Als ich ankam, da waren zwei Schweinehunde dabei, einen alten Juden mit Fußtritten zu traktieren. Er war hingefallen und lag schon am Boden. Ich dachte, ich werde verrückt. Die ersten Fotos aus den Lagern. Ich hatte sie gerade gesehen. Und was sich vor mir abspielte, war für mich das Gleiche. Wenn ich an jenem Tag den Revolver in der Hand gehabt hätte, den man mir in der Resistance gegeben hat, dann hätte ich sie umbringen können. Das habe ich mir seitdem oft gesagt. Ich habe noch auf sie eingeschlagen, als die Polizisten mich festgenommen haben. Aber warum bist du denn verhaftet worden? Warum? Aus Gewohnheit wahrscheinlich. Sie haben nicht hingesehen, sie haben einfach einige herausgegriffen. Übrigens sind mehr Juden verhaftet worden als Faschisten. Und der, der gerade das Café verlassen hat, ist einer der Faschisten, die mit mir auf dem Polizeirevier waren. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Am Anfang steht zunächst ein Gelübde, ein Wunsch, oder genauer, ein Wille, der, glaube ich, einer Entscheidung entspricht. Der meiner Eltern, die sich entschieden haben, in Frankreich zu leben, als sie Polen verließen. Dieser Wille steht am Anfang der Schritte, die mich ins Polizeikommissariat des 18. Arrondissements von Paris geführt haben. Jetzt wo der Krieg zu Ende ist, werde ich die französische Staatsbürgerschaft beantragen. Eine Staatsbürgerschaft, die es meinen Eltern vielleicht erlaubt hätte, am 16. Juli 1942 der Polizei von Vichy zu entgehen. Nur, nachdem ich meinen Antrag auf Einbürgerung ausgefüllt habe, sagt mir der Kommissar, der bereits der damaligen Polizei angehörte, Folgendes. Sie können gewiss sein, dass ich alles nur Mögliche tun werde, damit Ihrem Antrag nicht stattgegeben wird. Wir leben im Jahr 1946 und der Polizeikommissar des 18. Arrondissements, genau derjenige, der meine Eltern verhaftet hat, sagt mir, Sie können gewiss sein, dass ich alles nur Mögliche tun werde, damit Ihrem Antrag nicht stattgegeben wird. Ich sehe ihn zunächst an, ohne zu verstehen, und schon beschäftigt er sich mit dem Nächsten. Ich frage mich, was sich geändert hat, denn er ist noch immer da, auf der anderen Seite der Theke, Polizeikommissar des 18. Arrondissements. Und plötzlich rede ich mit ihm in meinem Kopf. Hören Sie, Herr Kommissar, Sie waren es, der meine Eltern verhaftet hat. Erinnern Sie sich, das war am 16. Juli 1942 morgens. Natürlich erinnern Sie sich, wie an alle, die Sie an jenem Morgen verhaftet haben und die Sie in die Autobusse in Richtung Sportpalast Veldiv gepfercht haben. Aber was Sie nicht wissen, ich bin geflohen, kurz bevor es in das Veldiv ging. Ich bin gerannt. So ein Junge von 14 rennt schnell, vor allem, wenn er sich nicht umdreht, um seine Eltern ein letztes Mal zu sehen, weil ihn das daran hindern würde, seine Flucht fortzusetzen. Und dessen bin ich mir heute sicher, meine Eltern haben ebenso wenig nach mir gesehen, um die Blicke nicht auf mich zu lenken. Und ich bin gerannt, ohne ein einziges Mal stehen zu bleiben, bis ins 18. Arrondissement, in dem sie noch immer Polizeikommissar sind. Ich rede mit ihnen und sie hören mich nicht. Und langsam gehe ich zum Ausgang. Wird man mich hinausgehen lassen? Wird man mich festnehmen? Ich lächle und gehe vorbei. Die französische Polizei macht Fortschritte. Sie lässt Juden jetzt aus dem Kommissariat hinausgehen. Worüber könnte ich mich beschweren? Ich stehe auf dem Bürgersteig. Wenn ich will, überquere ich den Platz, gehe in die Bar gegenüber und trinke eine Limonade. Es ist vorbei mit den Bars, in denen Juden und Hunden der Zutritt verboten ist. Aber ich werde den Platz nicht überqueren und auch keine Limonade in der Bar bestellen. Im Gegenteil, ich kehre um und reihe mich wieder in die Schlange ein und warte, bis ich dran bin. Ich muss mit Ihnen reden, Herr Kommissar. Ich muss Ihnen eine Entscheidung mitteilen, die ich gerade in diesem Augenblick getroffen habe. Ja, Herr Kommissar. Ich werde Schriftsteller französischer Sprache werden. Ich werde schreiben, um den Skandal Ihrer Anwesenheit hier in diesem Kommissariat zu erzählen und um zu sagen, dass es Ihnen nicht gelungen ist, alles zu vernichten, denn ich lebe hier, vor Ihnen. Ich bin erneut an der Reihe. Ja, Herr Kommissar, ich bin zurückgekommen. Sie sehen mich überrascht an und Sie verstehen nicht. Doch, doch, seien Sie beruhigt, Sie waren vorhin sehr deutlich. Nur ist es so. Sie täuschen sich, Herr Kommissar. Ich werde Sie um nichts mehr bitten, denn ich weiß jetzt, dass das, was Sie mir angetan haben, nicht nur geschah, um Befehle auszuführen. Sie haben es getan, weil Sie mich nicht mögen. Sie mögen meinen Namen nicht und Sie mögen mich nicht. Ich bin wiedergekommen, Herr Kommissar, nur um Ihnen Folgendes zu sagen. Danke, Herr Kommissar. Meine Lea ist schon vor 2 Tagen mit den Kindern nach Brüssel gefahren, um ihren Cousin zu besuchen. Dank sei Gott, er hat den Krieg überlebt und wir auch. Und Brüssel ist nicht so weit entfernt, dass Cousin und Cousine sich nach so vielen Jahren der Trennung nicht umarmen könnten. Gestern Abend ist Madame André etwas länger in der Schneiderei geblieben. Und natürlich haben wir so über dies und das geredet. Und wie so ein Wort das andere gab, habe ich mich plötzlich gehört, wie ich sie zum Abendessen ins Restaurant einlade. Sie hat Ja gesagt. Und dieses Ja war für mich die Überraschung des Tages. Es stimmt, dass man mit größerem Vergnügen zu Abend isst, wenn man nicht allein ist. Madame André hat sich dafür umgezogen. Sie hat sogar den Mantel angezogen, den Abramowitz für sie maßgeschneidert hat. Als sie sich mir gegenüber auf den Stuhl setzte, den ihr der Kellner anbot, und sie ihm zulächelte, fiel mir auf, dass sie Maria Montes ähnelt. In diesem Augenblick habe ich mir gesagt, dass ich etwas finden muss, worüber wir reden können, denn natürlich sehe ich nicht so aus wie Jean-Pierre Aumont. Gut, worüber kann man reden? Worüber redet man normalerweise? Von der Arbeit? Von der Familie? Wir werden doch nicht im Restaurant von der Arbeit reden. Wer interessiert sich außerhalb der Arbeit schon für die Arbeit? Von der Familie also? Na, sehr geschickt, Madame André von Lea und den Kindern zu erzählen, gerade an dem Abend, an dem ich sie ins Restaurant einlade. Gut, also. Worüber rede ich mit Lea? Na, gerade davon, von der Arbeit und der Familie. Inzwischen hat Madame André die Speisekarte gelesen. Gleich bestellen wir, und dann muss ich doch irgendetwas zu sagen finden, bevor sie mich für einen Dummkopf hält. Was denkt sie wohl von mir? Anna Karenina? Ja, ich bin sicher, dass in Anna Karenina genügend Dinge passieren, um einen ganzen Abend ein Gespräch aufrechtzuerhalten. Nur sitze ich bereits im Restaurant, Madame André mir gegenüber, und ich werde auch noch gerade zu ihr sagen, entschuldigen Sie, Madame André, wenn Sie gestatten, kommen wir in einer Woche wieder. Genau die Zeit, Anna Karenina zu lesen, und ich garantiere Ihnen ein sehr interessantes Gespräch. Ich würde voll und ganz den Eindruck eines Dummkopfs machen. Während sie auf ihren Teller sieht, kann ich sie in aller Ruhe beobachten. Vielleicht fühlt sie sich wohl so. Wer hat behauptet, dass wir unbedingt reden müssen? Wir sind ungestört, alles ist gut, es gibt weiße Tischtücher und wir haben jeder 2 Gläser. Und dann habe ich ganz plötzlich noch einen anderen Anlass, weiter zu schweigen. Man glaubt, das Leben zu kennen. Und dann, eines Tages, erfährt man von der anderen Seite eines Restauranttisches mehr als aus der Zeitung. Madame André beginnt mir von ihrer Schwester in Angers während des Krieges zu erzählen. Von ihrer Schwester, die damals 17 Jahre alt war. Und natürlich ist man mit 17 noch ein Kind. Man ist sich nicht immer im Klaren darüber, was man macht. Und sie erzählt, was ihre Schwester gemacht hat. Ein Kind. Ein Kind mit einem deutschen Soldaten. Verstehen Sie, Monsieur Albert, was wusste sie vom Krieg? Nichts. Sie hat nicht einmal auf die Farbe der Uniform geachtet. Er war ihr erster Liebhaber. Er war ja auch noch so jung. 18 Jahre. Sie haben nicht an später gedacht. Und als die Amerikaner kamen, ist er natürlich mit den anderen geflohen. Er hatte Angst. In seinem Alter ist das normal. Und meine Schwester war ganz allein mit einem winzigen Baby im Arm. Aber was erzählt Madame André mir da? Was ist in sie gefahren? Ging es uns nicht gerade gut, ohne zu reden? Was ist das für ein Krieg, von dem sie redet? Habe ich nicht genug mit meinem Krieg gehabt? Muss man mir jetzt noch mit dem Krieg der anderen kommen? Nach der Befreiung wurde meine Schwester kahlgeschoren. Und man hat sie nackt mit anderen, die auch ganz nackt und kahlgeschoren waren, durch die Straßen getrieben. Und meine Mutter, die lief trotz des Geschreis der Leute mit einem Mantel hinterher, um ihre Tochter zu bedecken. Während mein Vater stumm vor Kummer zu Hause saß und ich das Baby im Arm hielt, weil ich Angst um das Kleine hatte. Das Baby des deutschen Soldaten. Mein Mann hat mir gesagt, er wolle sowas nicht in seiner Familie und hat mich verlassen. Wir haben uns scheiden lassen und ich bin nach Paris gegangen. Das kleine Mädchen fängt jetzt an zu laufen. Mein Vater ist stumm geblieben. Er wäre beinahe vor Scham gestorben. Na und? Ihr Vater ist nicht gestorben. Es gibt welche, die sind wirklich gestorben und nicht beinahe gestorben. Will Madame André Namen von Toten haben? Wir können in der Schneiderei anfangen. Die Frau und die Töchter von Charles zum Beispiel und die ganze Familie von Maurice ebenfalls. Von genau dem, der ihr den Mantel gemacht hat. Aber natürlich sage ich Madame André das alles nicht. Denn ich sehe sehr gut die Tränen, die ihre Wangen entlanglaufen und die sie nicht einmal versucht abzuwischen. So schwierig ist es, die Worte auszusprechen. Aber da habe ich angefangen zu verstehen, warum Madame André mir die ganze Geschichte aus der Kriegszeit erzählt. Meine Schwester hat mir einen Brief geschrieben, Monsieur Albert. Sie schreibt, es sei kein Leben in einer Stadt wie Angers, wo alle Welt sie kennt. Sie würde gern nach Paris kommen. Hier sei das Leben bestimmt angenehmer. Aber außer mir kennt sie niemanden hier. Sie würde gern wie ich in einer Konfektionsschneiderei arbeiten. Sie glaubt, ich wüsste sicher eine Schneiderei, in der man jemanden brauchen könnte, der beherzt ist und sich schnell an die Arbeit macht. Und Madame André führt den Auftrag aus. Und was für einen Auftrag? Ein Auftrag, der mich erwischt wie eine saure Gurkenzeit, die einen Monat zu früh kommt. Und plötzlich verstehe ich, warum ich wirklich ein Dummkopf bin. Denn ich glaube, dass ich gleichzeitig verstehe, warum Madame André gestern Abend Ja gesagt hat. Monsieur Albert ist ein gutmütiger Trottel. Ich habe eine Schwester, die ich unterbringen will, und genau da lädt er mich ins Restaurant ein, während seine Frau mit den Kindern in Brüssel ist. Andere hätten das ausgenutzt und eine Lohnerhöhung gefordert. Aber ich bringe meine kleine, kahlgeschorene Schwester bei ihm unter. Aber was glauben die Schwestern? Die Haare sind wieder gewachsen und der Krieg ist vergessen. Man geht zum Friseur und lässt sich eine Wasserwelle legen und das war's. Tralalalä, nee, Mädchen, nee. Ich hebe den Kopf, um ihr zu sagen, dass das unmöglich ist, dass ich das nicht kann, dass ich das niemals tun könnte, ohne dass die Scham über mich kommt, dass ich das nie können werde, trotz der Zeit, die nicht stehen bleibt und die uns manchmal hilft zu vergessen. Aber wer vergisst? Aber ich sage nichts. Ich sage nichts, weil Maria Montes noch immer die Augen voller Tränen und auch voller Unschuld hat. Und da habe ich das Bedürfnis, ihre Hände zu nehmen. Halt ein, nimm deine Hand da weg. Bist du verrückt geworden? Ich sehe auf meine Hände. Sie haben sich nicht bewegt. Albert, kümmere dich besser um dein Fleisch. Wie ist das Fleisch? Wie ein Stück Fleisch. Und dann hat sich die Luft in meinen Lungen gestaut und hat die ganze Nahrung daran gehindert, ihren Weg fortzusetzen. Und es war ein verdorbenes Abendessen. Am nächsten Tag ist Lea mit den Kindern und belgischer Schokolade wiedergekommen. Abends im Bett hat sie von ihrer Reise erzählt. Sie hat von denen gesprochen, die fehlten, von denen, die übrig geblieben sind. Und ein bisschen später waren wir wieder so zusammen, wie nach der Befreiung, nachdem wir zu lange getrennt waren. Boom, quand notre cœur fait boom, tout avec lui dit boom, et c'est l'amour qui s'éveille. Nicht atmen! Nicht atmen! Leon spielt Arzt und Patient. Er hat ein Ohr an die Brust der Schneiderpuppe gelegt, die mitten im Raum steht. Sie müssen wissen, es ist ernst. Ihr Herz ist... Jetzt verschwindet er hinter der Puppe. Nur sein Kopf ragt hervor. Wollen Sie damit sagen, das sei ein jüdisches Herz? Ja, so könnte man es nennen. Ein jüdisches Herz. Und so waren wir hier stehen. Auch ich habe ein krankes Herz. Sie auch? Was soll man machen? Ein jüdisches Herz galoppiert manchmal wie ein Pferd und manchmal schleppt es sich nur langsam voran. Aber ich kann Ihnen sagen, es ist ein Herz aus Eisen. Denn was dieses Herz nicht alles erlebt hat... Und Sie haben sich nicht geschont? Haben Sie nichts dagegen unternommen? Wie nichts unternommen? Wenn Sie wüssten, bei wie vielen Ärzten ich war, alle beteuern, das beste Heilmittel für mein Herz sei Ruhe. Ruhe, Herr Doktor, ich brauche Ruhe. Keine Aufregung, keine Sorgen, nur Ruhe. Aber gehen Sie mal zu einem Arzt und bitten ihn um eine Behandlung, um in dieser Welt Ruhe zu bekommen. Am ersten Tag haben wir uns nur unsere Namen gesagt. Wie heißt du? Simon. Und du? Maurice. Sie stellte keine Fragen. So musste ich keine Geschichten erfinden. Wenn ich redete, war es gut, wenn nicht, war es auch gut. Auch sie erzählte mir nichts von ihren Geschichten. Ich glaube, das hat unsere Bindung verstärkt. Mehrere Monate lang ging ich jeden Sonntagvormittag zu ihr. Ich gab ihr Geld, weil das ihr Beruf war. Während ich mich wieder anzog, blieb sie ausgestreckt liegen. Laken und Decke bis zum Kinn. Ich fand es schön, so wegzugehen von ihr, die jedes Mal im Bett liegen blieb. So hat sie mehrere Monate lang meinen Rücken mit ihrem Körper gewärmt. Und dann ist der Tag gekommen, an dem sie mir, während sie ihre Hand auf meinen linken Arm legte, gesagt hat, du bist aber eine komische Nummer. 30 Sekunden lang herrschte Schweigen. Ich habe sie angesehen und sie musste die Sache erklären. Sie hatte in der Staatslotterie die Zahlen gespielt, die man mir auf den Unterarm tätowiert hatte. Und sie hatte verloren. Da sie mich mochte, hatte sie sich gedacht, dass ihr das Glück bringen würde. Aber das war nicht der Fall gewesen. Sie hatte sich getäuscht. Man hatte mir nicht die richtige Nummer gegeben. Ich saß auf ihrem Bett, noch nicht ganz ausgezogen. Ich habe ihr den Rücken zugewandt und saß nach vorn gebeugt, wie um den Kopf in die Hände zu stützen. Aber ich habe begonnen, die Knöpfe meiner Hemdsärmel wieder zuzuknöpfen und habe meine Hose wiedergenommen, die über der Rückenlehne des Stuhls hing. Ich sagte mir, dass ich nur aufstehen, mich anziehen und aus diesem Zimmer gehen müsse. Nur nicht reden. Sie wollte nicht, dass ich so gehe, ohne was zu sagen. Wenn die Leute aufhören sollen, Mist zu reden, hat sie gesagt, musst du vielleicht ein bisschen mehr reden. Man kann doch sein Leben nicht damit verbringen, melancholisch zu sein. Und weil sie eine richtige Vorstellung vom Leben hatte, hat sie mir einen Kaffee angeboten. Beinahe hätte ich ja gesagt. Und deshalb habe ich mich fast nach draußen gedrängt. Ich wollte ihr viel Erfolg und wirklich Glück wünschen. Aber ich habe nichts gesagt. Was ich im Kopf habe, will nicht immer rauskommen. Also bin ich es, der rausgeht. Ich sage nicht, dass das gut ist. Es ist einfach nur so. Thank you. Heute Morgen bin ich als Erzieher im Kinderheim angekommen. Du wirst sehen, Joseph, hat mir Raphael gesagt, das ist ein richtiges Schloss in einem riesigen Park mit Statuen und Springbrunnen. 125 Kinder von Deportierten befinden sich hier. Luba, die Leiterin, hatte mich empfangen. Es war geplant, dass ich mich noch am selben Abend allein um das Zubettgehen der 5 kleinen Jungen kümmern sollte, die das runde Zimmer teilen. Sie sind 6 oder 7 Jahre alt und sind gerade wieder ins Bett gegangen, nachdem sie mir ein paar Fotografien gezeigt haben. Kleine Amateurfotografien, die sie mir einer nach dem anderen hinstrecken, stumm und zugleich fast flehend vor Ungeduld. Auf den meisten von ihnen ist ein Herr zu sehen, der neben einer Dame steht, die im Allgemeinen lächelt und ein Kind in ihren Armen hält, fast noch ein Baby. Auf der Rückseite der Fotografien ein Datum, manchmal ein Ortsname. Ich sitze auf der Kante von Davids Bett. Er hat mir kein Foto gezeigt. Bloß, als die anderen wieder in ihren Betten sind, merke ich plötzlich, dass auch er mir seinen Arm hinstreckt. An einer Kette, die er fest in seiner geballten Faust hält, hängt leise baumelnd eine Taschenuhr. Die Geste, der Blick von David drücken eine Art ruhige Hartnäckigkeit aus, die mir mit einem Schlag die tiefe Zuneigung offenbart, die er für das Ding empfindet, das am Ende seines Armes hängt. Gehört die Uhr dir? Darf ich sie mir ansehen? David antwortet nicht. Ich bin einen Augenblick unentschlossen. Dann beuge ich mich vor, um mein Ohr ganz nah an die Uhr zu bringen. Seine Bettnachbarn sehen mir schweigend zu. Sie geht gut? David lächelt ein wenig. So ins Vertrauen gezogen, frage ich ihn, ob ich die Schrift auf dem Zifferblatt lesen darf. David bewegt seinen Arm nicht und so lese ich: Glashütter Präzisionsuhrenfabrik. Und außerdem ist sie sehr schön. Erneut lächelt David ein wenig. Ich empfinde ein Gefühl von Wohlbehagen und Scham zugleich, denn ich habe den Eindruck, in sein Innerstes einzudringen. Daher sage ich noch ein paar Worte über den nächsten Tag, den wir gemeinsam verbringen werden. Ich stehe auf, mache die Deckenlampe aus und gehe in den Speisesaal hinunter. Lea ist zu weit gegangen. Albert ist fort, um Zutaten zu holen, und da jetzt die saure Gurkenzeit beginnt, sind Madame André und die anderen Fertigmacherinnen heute nicht gekommen und auch Leon nicht. Maurice ist gegen 4 Uhr gegangen. Lea sitzt am Platz von Madame André. Sie hat mir ein Glas Tee gebracht. Heute leistet mir Lea nicht nur Gesellschaft. Sie hat mir etwas zu sagen. Wenn Sie mit mir reden, Charles, dann sagen Sie mir immer nette Dinge. Das tut mir so gut. Auch mir tut es gut, Lea. Und deshalb war es falsch von mir, sie Ihnen zu sagen. Nein, Charles, es war nicht falsch von Ihnen. Sie sind sehr weise. Und Ihre ruhige Art tut mir auch gut. Verlassen Sie sich nicht auf die Gespräche, die wir zusammen führen. Ich habe auch schreckliche Wutanfälle. Wutanfälle? Ja, das stimmt. Trotzdem, ich fühle mich nur in Ihrer Nähe wohl. Ich kann mein Leben nicht leben, ohne zu wissen, ob ich geliebt werde. Und Albert liebt nicht mich, sondern die Familie. Das ist das Gleiche. Nein, das ist nicht mehr das Gleiche. Es ist nicht mehr das Gleiche und es ist noch immer das Gleiche. Vor den Kindern gab es nur Sie. Ich weiß nicht, ob Albert es Ihnen gesagt hat, aber brauchte es Ihnen nicht zu sagen, um Sie zu lieben. Und Sie haben sich diese Frage nicht gestellt. Das war gut so. Aber seitdem Betty und Raphael da sind und er außer Ihnen noch Sie liebt, verlieren Sie den Kopf. Während des Krieges wäre es mir nicht in den Sinn gekommen, mich zu fragen, ob wir uns nicht mehr so lieben. Aber er fehlte mir und die Sorge nahm den ganzen Platz ein. Jetzt ist Albert da und ich fühle, dass er sich von mir entfernt. Aber vielleicht bin ich es auch, die sich von ihm entfernt. Es ist so, als ob ich nicht mehr existieren würde. Ich fühle mich sehr allein. Sie sind natürlich wirklich allein. Aber ich bin allein mit meinem Mann. Ich habe Angst, plötzlich zu altern, keine Lust mehr zu haben, zu kämpfen, um glücklich zu sein. Wenn ich denke, aufs Glück verzichten, dann habe ich die meiste Angst, denn das ist das Ende von allem. Und vielleicht ist es diese Angst, die mich dazu treibt, das zu tun, was Sie für eine Torheit halten. Was ist los, Lea? Haben Sie Mitleid mit mir oder was? Glauben Sie, dass ich aussehe wie jemand, der Mitleid hat? Es stimmt, dass Sie viel gelitten haben. Und das erklärt sicherlich Ihre Wutanfälle und Ihr Schweigen, das mir so wehtut. Suchen Sie nicht immer nach Entschuldigungen für diejenigen, die gelitten haben. Wir dürfen auch nicht alles, nur weil wir gelitten haben. Worauf haben dann die anderen ein Recht? Warum sollte Albert nicht das Recht auf Glück haben? Ich rede mit Ihnen über mich, Charles. Über das, was ich fühle. Wenn ich sonntags durch die leere Schneiderei gehe, dann sehe ich immer auf ihre Maschine und mein Herz beginnt stärker zu klopfen. Auf diese Weise habe ich gemerkt, dass sie mir fehlen. Lea, Sie haben einen Mann und zwei Kinder und ich bin nicht ungebunden. Ich habe meine Frau nicht verlassen und sie hat mich nicht verlassen. Man hat uns getrennt, das ist alles. Wir haben 10 Jahre zusammen gelebt. Ich habe Erinnerungen für mein ganzes Leben. Sie reichen mir aus. Es gibt kurzes Glück, es gibt langes Glück. 10 Jahre also, das ist die Dauer meines Glücks. Wenn ich an die 10 Jahre mit meiner Frau denke, dann waren die großen Augenblicke der Ruhe, die wir gemeinsam erlebt haben, das genaue Bild vom Glück. Meine Vergangenheit reicht mir aus, um mir Gesellschaft zu leisten, und sie erfüllt mein Leben. Träumen Sie nicht davon, meine Frau zu sein, Lea. Ich bin kein Mann für die Zukunft, ich lebe in der Gegenwart, weil sie mir erlaubt, mich zu erinnern. Und wenn ich mich nicht erinnere, wer sollte sich erinnern? Versuchen Sie nicht, ihr das Platz einzunehmen. Versuchen Sie es nicht, weil sie nicht mehr da ist, um ihn zu verteidigen. Sie hat nur noch mich, um sie zu schützen. Ich wollte Ihnen nur sagen, Lea, dass ich in Ruhe leben muss. Nur in Ruhe. Mein Leben ist jetzt so eingerichtet. In Ruhe. Und glauben Sie nicht, mir wäre Ihre Anwesenheit in der Schneiderei, wenn wir allein sind, gleichgültig. Sie macht mir den Nachmittag angenehmer. Und das Glas Tee, das Sie mir bringen, wärmt mir stärker das Herz, als Sie glauben. Aber dieses ganze Gespräch ist unnötig, weil es nirgendwo hinführt. Und weil es nirgendwo hinführt, muss es jetzt enden. Glauben Sie, es war einfach für mich, so mit Ihnen zu reden? Aber wenn ich es jetzt nicht getan hätte, dann hätte ich nie wieder den Mut dazu gehabt. Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Es war, als Albert noch in Polen lebte. Er war 17. Er war eng befreundet mit einem Jungen in seinem Alter. Und dieser Junge konnte, ohne dass man gewusst hätte, warum, seinen kleinen Bruder nicht leiden. Albert litt darunter, wenn er sah, was der Ältere dem Jüngeren alles erdulden ließ. Und eines Tages hat Albert den Kleinen völlig grundlos mit aller Kraft geohrfeigt. Ja, den Kleinen. Der Ältere war zunächst sprachlos und dann völlig aufgebracht von dieser Tat, die er schrecklich ungerecht fand, hat er seinerseits Albert wild geohrfeigt, der sich nicht gewehrt hat. Sie haben nicht mehr miteinander geredet. Viele Jahre später haben sie sich in Paris wieder getroffen. Das war kurz vor dem Krieg. Beide Brüder waren Partner im selben Geschäft. Sie waren unzertrennlich geworden. Und noch ein paar Jahre später sind beide Brüder am selben Tag verhaftet worden und mit demselben Konvoi deportiert worden. Albert hat mir die Geschichte nie erzählt. Als er sie mir erzählt hat, weinte er. Und sehen Sie, ich glaube, dass ich diese Geschichte jetzt besser verstehe, wo ich sie wiederum erzählt habe. So. Ich glaube, jetzt kann ich gehen. Wenn Albert fragt, warum ich die Arbeit nicht beendet habe, sagen Sie ihm, was Sie wollen. Guten Abend, Lea. Eine Spur, ein Anhaltspunkt, Kontinuität, beruhigende Anwesenheit, eine Bindung, die Verlängerung, Teilung, Treue, Beharrlichkeit. Die Geschichte von David und seiner Uhr kann ich nicht aufschreiben. Noch nicht. Noch gelingt es mir nicht, dem, was ich von Luba darüber gehört habe, eine Form zu geben. Ich habe diese Liste mit Wörtern aufgestellt, um sie später zu verwenden. Ich notiere nur das, woran ich mich erinnere und was ich verstehe. Und ich verstehe nicht alles. Vielleicht stellen sich die Wörter eines Tages allein an die richtige Stelle. Die meisten hier sind Kinder aus den Lagern von Gurs und Rivesaltes. Die Eltern waren meistens Juden aus Baden und der Pfalz. Weil sie Ausländer waren, waren sie für verdächtig erklärt worden. Die französische Verwaltung hatte sie unter dem Vorwand zusammengepfercht, sie zu überwachen. Im August 1942 haben in Gurs die Deportationen begonnen. Da haben die Eltern den Kindern, die als Letzte aus den Lagern über die Hilfsorganisationen herauskommen konnten, ein paar Wertgegenstände oder Erinnerungsstücke mitgegeben, sowie die Fotografien. So wie Davids Uhr. Davids Vater hat sie ihm gegeben. Er saß auf dem Boden und hat David auf die Knie genommen. David war fast noch ein Baby. Sein Vater hat seine Arme um ihn gelegt, wie um ihn zu beschützen. Er nahm die Uhr aus seiner Tasche, dann hat er Davids Daumen und Zeigefinger in seine Finger genommen und ganz vorsichtig haben sie gemeinsam das Uhrwerk aufgezogen. Und dann hatte die Uhr an Davids Ohr gehalten. Und David hat gelächelt. Sein Papa hat die Uhr in Davids Hand gesteckt, seine Finger um sie geschlossen und die Kette um sein Handgelenk gewickelt. Seitdem zieht er sie jeden Abend auf, wie sein Vater es ihm beigebracht hat. Die Kinder vergnügen sich untereinander damit, sich gegenseitig ihr Herz abzuhören. David hört jeden Morgen gewissermaßen das Herz seiner Eltern. Er hat verstanden, dass seine Eltern einer Gefahr ausgesetzt waren, dass ihr Herz nicht mehr so natürlich schlagen konnte wie seines und dass er unbedingt auf den richtigen Gang seiner so wertvollen Uhr aufpassen muss. Es ist eine schrecklich schwere Verantwortung für ein so kleines Kind, zwei derartig teure Leben in seinen Händen zu halten. Was wäre, wenn die Uhr eines Tages verloren ginge oder einfach stehen bliebe? Lea sehe es gern, wenn Raphael Künstler wird, aber ich bin nicht einverstanden. Nicht, dass Raphael nicht gut zeichnen würde, ganz im Gegenteil. Schon mit 11 Jahren hat er die Fabel Der Fuchs und der Rabe gemalt. Den Raben gab es 2-mal. Einmal auf einem Baum und den anderen in einem See, aber auf dem Kopf. Denn das, was man im See sah, war das Spiegelbild. Wenn Sie den See gesehen hätten, den er gemalt hat, man hätte sich beinahe selbst darin erblicken können. Nein, ich bin deshalb nicht einverstanden, weil Künstler zu werden kein guter Plan für die Zukunft ist. Und zwar deshalb, weil wenn man über einen Maler redet, der dann im Allgemeinen schon tot ist. Und bevor er tot ist, verbringt er sein Leben mit Schnorren. Letzte Woche ist Monsieur Schiffmann, der auch die Sammlung für den Wohltätigkeitsbazar durchführt, in die Schneiderei gekommen, um Gemälde jüdischer Künstler zu verkaufen. Aber das Gespräch hat schlecht angefangen, weil er sofort losgelegt und gesagt hat, das sei eine sehr gute Anlage. Warum erzählen Sie mir was von einer Anlage? Glauben Sie, dass ich nicht in der Lage bin, ein Gemälde nur deswegen zu kaufen, weil es mir gefällt? Ich rede von Anlage, weil die Maler zu ihren Lebzeiten unglücklicherweise wenig verkaufen. Und nach ihrem Tod ihre Gemälde doch häufig ein wahres Vermögen wert sind. Gut. Dann erklären Sie mir eine Sache, Monsieur Schiffmann. Warum machen die Maler nicht Gemälde, die sich zu ihren Lebzeiten verkaufen? Stelle ich etwa Kleider her, die sich erst nach meinem Tod verkaufen lassen? Weil die Künstler im Allgemeinen ihrer Zeit voraus sind. Und man das, was sie zur jeweiligen Zeit tun, nicht immer zu schätzen weiß. Dann sagen Sie mir doch noch etwas. Wenn Ihre Künstler so intelligent sind, warum machen Sie dann kein Gemälde im Voraus und dann und wann ein Gemälde für jetzt, das Ihnen erlauben würde zu leben? Ganz richtig. Hier habe ich auch Gemälde, die für jetzt sind, wie Sie sagen. Halten Sie mich für einen Dummkopf, Monsieur Schiffmann? Gerade eben erzählen Sie mir von Gemälden, die eines Tages ein Vermögen kosten werden, und Sie wollen mir ein Gemälde andrehen, das keine Zukunft hat? Überhaupt. Warum brauchen die Maler einen Vertreter, der bestimmt nicht mal eine Provision bekommt? Wenn ein Maler malt, dann malt er. Er kümmert sich nicht um den Verkauf. Und warum? Malt er auf Vorrat? Hat er niemanden, der ihn berät? Kann ein Künstler nicht rechnen? Wissen Sie, was Sie tun sollten, Monsieur Schiffmann? Ich weiß sehr gut, was ich zu tun habe, Monsieur Albert. Nur was glauben Sie? Dass ein Künstler unsere Ratschläge oder unser Mitleid braucht? Ein Künstler macht, was seine Aufgabe ist. Und ein Volk wie das unsere hat die Aufgabe, seine Künstler zu ermutigen. Sehen Sie sich diese Gemälde gut an, Monsieur Albert. Sie sind signiert mit Schreier, Kirschenbaum, Glatzer, Bovin Frenkel. Und sehen Sie, was Sie erzählen. Sie erzählen von etwas, was Sie nicht mehr sehen werden. und Sie werden es nicht mehr sehen, weil es nicht mehr existiert. Und wenn Ihre Kinder eines Tages wissen wollen, wie das jüdische Leben in Polen beschaffen war, dann werden Sie es vielleicht von Ihnen erfahren, wenn Sie noch Lust haben, darüber zu reden. Aber Sie werden es stärker noch erfahren, dank der Künstler, die es mit ihrem Talent verstehen, uns von der Vergangenheit zu erzählen. Ich bitte Sie nicht darum, ein Picasso zu kaufen. Nicht nur, weil Sie nicht die nötigen Mittel dazu hätten. Warum? Ist Picasso teuer? Genau kann ich es nicht sagen. Vielleicht 10 Millionen? 10 Millionen? Ich habe mich sofort gefragt, da die Maler auch pro Stück bezahlt werden, wie viele Gemälde Picasso pro Monat malen könnte. Natürlich habe ich schließlich ein Gemälde gekauft. Ich habe ein Gemälde von Borwin Fränkel ausgesucht. Es stellt einen Juden dar, der im Schnee rennt, mit einem Kontrabass auf dem Rücken, wie ein zu schnell groß gewordenes Kind. Im Hintergrund ist ein Dorf, aber er kehrt ihm den Rücken zu. Für 200 Franc bin ich auch Mitglied des Vereins Freunde der jüdischen Künstler geworden, obwohl ich bereits verärgert war. Ich war verärgert, weil ich bereits von Anfang an gewusst hatte, dass ich ein Gemälde kaufen würde. Und außerdem musste ich jetzt Lea erklären, dass ich ein gutes Geschäft gemacht hätte. Aber Lea hat nichts gesagt. Sie hat sogar gesagt, dass das eine gute Vorlage für Raphael abgeben würde. Und wir haben das Gemälde im Esszimmer aufgehängt. So dass ich, wäre ich auf die Idee gekommen, vergessen zu wollen, wie ein Städtel aussieht, nun nicht mehr gekonnt hätte. Raphael hat das Gemälde noch nicht abgemalt. Lea glaubt, wenn er es macht, wird niemand sagen können, wer von wem abgemalt hat. Am selben Abend, als wir das Gemälde aufgehängt haben, haben wir von der Zukunft der Kinder gesprochen. Von Raphaels vor allem, weil er ein Junge ist. Ich habe Zeitung gelesen, obwohl Lea es nicht mag, wenn ich im Bett Zeitung lese. Aber ich kann ohne die Neuigkeiten aus der Welt nicht einschlafen. Man muss dem Leben ins Gesicht sehen. Raphael ist ein Künstler. Mit einem guten Beruf kann man dem Leben ins Gesicht sehen. Das ist ja wohl nicht verboten. Willst du, dass er Schneider wird, wie du? Bei dir ist es immer gleich Künstler oder Schneider. Nein. Was ich vor allem für meine Kinder will, ist, dass sie glücklich werden. Genau darum geht es. Damit die Kinder glücklich sind, brauchen sie einen guten Beruf. Vor allem ein Junge. Ich glaube, es hat schon mal einen Maler gegeben, der Raphael hieß. Oh, fängst du wieder an? Was weiß denn ich und was ändert das? Das ändert, dass ihm das Glück bringen kann. Und um das zu wissen, können wir im Lexikon der Kinder nachsehen. Ich wusste, dass die Diskussion weder aufhören noch weitergehen könnte, wenn ich nicht in dem Lexikon nachsehen würde. So bin ich also aufgestanden. Ich habe bei den Kindern kein Licht gemacht, um sie nicht zu wecken. Aber mit dem Flurlicht, das auf ihre Köpfe fiel, konnte ich sehen, dass weder Betty noch Raphael sich Sorgen um ihre Zukunft machten. Dein Raphael ist mit 37 Jahren gestorben. Ein solches Glück kann im Lexikon bleiben. Da wir das nicht bis morgen früh entscheiden müssen, schlafen wir jetzt, wenn du erlaubst. Dann kannst du vielleicht normal träumen und nicht mehr Träume haben, die größer sind als die Nächte. Also, gute Nacht. Man kann nicht sagen, dass ich schnell eingeschlafen wäre. Denn ich habe die Diskussion mit Lea fortgeführt, aber in meinem Kopf. Das sind die besten Diskussionen, weil man der Einzige ist, der weiß, wenn man Unrecht hat. Natürlich wird man nach und nach ruhiger, und das ist dann der Augenblick, in dem man wirklich zu denken anfängt. Woran kann man wirklich denken? An wen habe ich wirklich gedacht? An die Kinder natürlich. Und an die Zukunft, die wir uns für sie erträumen. An Joseph, der sich ganz allein um seine Zukunft kümmert. An den jüdischen Musiker, der durch den Schnee rennt. Warum ist er ganz allein? Wo sind die anderen, die aus dem Dorf? Ach, das Dorf. Wir schrieben nicht einmal Briefe. Gerade einmal zum Rosh Hashanah und der Geburt der Kinder. Vielleicht werden die Kinder Fragen stellen, jetzt, wo das Gemälde im Esszimmer hängt. Aber was können wir antworten? Wenn wir die Kerzen zur Jordzeit anzünden, sehen sie zu und sagen nichts. Wir tun die Dinge, aber wir erklären nichts. Schläfst du? Nein. Woran denkst du? Ich denke daran, dass es spät ist und dass ausgerechnet morgen früh die Arbeit abgeliefert werden muss. Was gibt's Neues vom Krieg? Von Robert Boubert. Übersetzung aus dem Französischen Tobias Scheffel. Hörspielfassung Annette Kürmeier. Maurice Konstantin Graudus. Léon Sven Lehmann. Charles Hans Diehl. Monsieur Albert Felix von Manteuffel. Madame Léa Brigitte Karner. Joseph Matthias Matschke. Madame André Chris Pichler. Madame Sarah Imogen Kogge, Monsieur Schiffmann, Jerry Wolf, Raphael, Patrick Geisler, jiddische Stimme, Moshe Wachs. Sampling und Pfeifen, Christoph Grund. Ton, Werner Klein und Annette Matthijs. Regieassistenz, Clarisse Gosset. Regie, Christiane Ohaus. Produktion, Saarländischer Rundfunk mit Radio Bremen und Deutschlandradio Berlin, 1998.